erstes Mal mit neuen Ideen. Deutschland, wir sind noch da. Sieh, wie wir zueinander stehen. Wir meistern gemeinsam das neue Jahr. Um uns herum, da ist es brennend heiß. Doch wir sind hart am Leben. Die Probleme haben uns festgehalten. Es wird noch lange so weitergehen. Wir sind noch lange nicht am Ziel, der Weg ist noch so lang. Doch wir wissen, was wir wollen, was wir wollen. Wir gehen hier zusammen, wir gehen hier zusammen. Kein Schritt zurück, mit dem Kopf durch die Wand, mit dem Kopf durch die Wand. Gegen alle Regeln, dann werden wir genannt. Kein Schritt zurück, mit dem Kopf durch die Wand, mit dem Kopf durch die Wand. Gegen alle Regeln, dann werden wir genannt. Mit dem Kopf durch die Wand, mit dem Kopf durch die Wand.